SWR1 Thema heute mit Bernd Hefter. Facebook, das wärmende soziale Netzwerk, ist jetzt Objekt der Geldstrategen. Eine neue Spielrunde im globalen Casino ist eröffnet. SWR1 Thema heute. Es ist wieder Fantasie im Markt. Die Anleger haben Dollarzeichen in den Augen. Alle Crashs sind vergessen, alle Verluste der Vergangenheit weggeblasen. Es wird wieder Geld verdient mit Geldanlagen. Zumindest mal haben viele jetzt die Hoffnung, dank der US-Investmentbank Goldman Sachs, noch reicher zu werden, denn Goldman Sachs hat es einigen wenigen superreichen Investoren möglich gemacht, ihr Geld beim Internetportal Facebook zu investieren. Und dabei ging es zu wie in alten Zeiten. Die Anleger standen Schlange, wollten Milliarden für ein paar Facebook-Anteile ausgeben, obwohl die dramatisch überteuert sind. Aus New York berichtet unser Wall Street-Korrespondent Thomas Schmidt. Der Einstieg von Goldman Sachs bei Facebook ist weniger eine Investition in das Heute, es geht um das Morgen. Das Potenzial steckt in den persönlichen Infos der Nutzer, die ihre Vorlieben und Abneigungen auf den Seiten posten. Besondere Interessen, der eigene Musik- oder Modegeschmack, aus solchen Daten können individuelle Verbraucherprofile zusammengefügt werden, Informationen, die für Marktforscher und die Werbewirtschaft von großer Bedeutung sind. Das hat Facebook immer wieder den Vorwurf eingebracht, die Grenzen der Privatsphäre zu missachten. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg weist kommerzielle Hintergedanken aber entschieden zurück. Er werde nie persönliche Daten an Werbekunden verkaufen, versicherte Zuckerberg im US-Fernsehen. Advertisers who are using the site never get access to your information. Anzeigenkunden, die auf der Seite werben, erhalten nie Zugang zu Informationen der Nutzer, versichert Zuckerberg. Dennoch könnte Facebook wertvolle und frei einsehbare Hinweise auf das Konsumverhalten einer bestimmten Zielgruppe geben, meint Jesse Hempel vom Fortune Magazin. Sie könnten dem Inserenten durchaus sagen, hier könnt ihr eure Anzeige für eine spezielle Untergruppe von Konsumenten platzieren, sagt Hempel. Keine Frage, Facebook ist zu einer Drehscheibe von Nachrichten, Trends und Konsumvorlieben geworden und viele Investoren wollen sich diese Quelle für ihre Zwecke erschließen. Und wie es scheint, hat Goldman Sachs mit seinem Einstieg bei Facebook vor, hier eine Schlüsselrolle zu übernehmen. Die Großbank will nach US-Medienberichten auch seinen Börsenkunden den Einstieg bei Facebook ermöglichen und hat sich eine Option gesichert, zusätzliche 1,5 Milliarden Dollar von weiteren Investoren aufzubringen. Und die Nachfrage übertrifft alle Erwartungen. Goldman habe Anfragen für Beteiligungen im Gesamtvolumen von einigen Milliarden Dollar erhalten, schreibt das Wall Street Journal. Das hat Goldman den Argwohn der US-Börsenaufsicht eingebracht. Die meisten Facebook-Nutzer nehmen die zunehmende Kommerzialisierung aber offenbar gelassen oder resignierend in Kauf. Gut für Mark Zuckerberg. Der geschätzte Nettogewinn von Facebook entspricht einer Rendite von knapp 30%. Nach Ansicht von Experten eine exzellente Startposition für den lange erwarteten Börsengang. Goldman Sachs hat einen genialen Deal gelandet. Die US-Investmentbank hat Facebook-Anteile für fast eine halbe Milliarde Dollar gekauft, damit den rechnerischen Wert des sozialen Netzwerks auf 50 Milliarden Dollar hochgejubelt. Das hat Schlagzeilen gemacht und bei Goldman Sachs die Kasse klingeln lassen. Vermögende Geldanleger, die eben mal mindestens 2 Millionen Dollar auszugeben haben, konnten sich so über Goldman Sachs bei Facebook einkaufen. Natürlich mit der Erwartung, dass ihre Anteile in 2 Jahren noch mehr wert sind. SWR 1 Thema heute. Nachgefragt. Bei Hermann Josef Tenhagen, er ist Leiter des Magazins Finanztest. Herr Tenhagen, würden Sie denn in Facebook investieren? Ich hätte in Facebook investiert, wenn man das denn gekonnt hätte, aber das war bisher und das wird vorläufig auch so sein, eine Geschichte für Leute, die recht viel Geld überhaben und dann mit einer Beteiligung an der Firma sich engagieren können, nicht so, wie man das als Kleinanleger macht, als Aktionär oder vielleicht bei einer Anleihe. Ist der Preis nicht irgendwie doch zu heiß? Immerhin hält der frühere Facebook-Miteigentümer Thomas Heilmann den Preis für ein Vielfaches überzogen. Er selbst würde zu so viel Geld nicht mehr investieren. Also ich habe keine Ahnung, woher Heilmann seine Erkenntnisse vorbezieht. Ich weiß nicht, ob der Preis zu hoch ist. Facebook ist eine Firma, die nicht öffentlich machen muss, welche Zahlen sie erwirtschaftet. Das ist genau der Punkt, warum dieses Goldman-Geschäft so interessant ist. In den USA ist es so, dass wenn so eine Firma mehr als 500 Eigner hat, dann müssen alle Zahlen der Firma offengelegt werden, wie bei einer Aktiengesellschaft. Deswegen suchen die über Goldman natürlich Investoren, mit viel Geld, damit es nicht 500 werden, damit man den Leuten nichts erzählen muss. Und dann hoffen sie bei einem Börsengang, der dann vielleicht doch irgendwann kommt, dass diese Leute dann extrem viel Geld verdienen, indem sie verkaufen oder weiter behalten, wenn der Börsenkurs steigt. Für Menschen wie Sie und ich als Kleinanleger ist das Ganze sowieso nicht das Geschäft. Da kommt man sowieso nicht hin und man möchte es auch vielleicht gar nicht, weil das sind so Geschäfte, wo bei 4 von 5 Fällen möglicherweise das Geld komplett verloren geht. Und wie macht man da wahnsinnig viel Geld mit? Nur weil man die Kunden hat, die sich austauschen über Facebook? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie Herrn Zuckerberg fragen. Im Augenblick macht er Geld mit der Fantasie der Leute, die glauben, dass das irgendwie auf Dauer ein großes Geschäft wird. Und es gibt ja so einen wunderbaren Film, da kann man auch ein bisschen sehen darüber, dass der das eher als ein Spielzeug, als Geld verdienen ansieht. Ich glaube, das Geldverdienen spielt für den keine Rolle mehr. Und das andere ist natürlich, wenn Sie so viele Leute als Kunden haben und dann irgendwann mal eine Anzeige oder einen Platz auf der Homepage für Anzeigen freiräumen, und das tun die ja inzwischen schon, dann sind diese Anzeigenplätze sicherlich extrem viel Geld wert und werden auch teuer bezahlt werden. Hermann Josef Tenhagen ist Leiter des Magazins Finanztest. 500 Millionen Nutzer weltweit, allein 14 Millionen in Deutschland. Facebook ist ein Netzwerk der Superlative. Nirgendwo sonst geben Menschen so bereitwillig ihre Geheimnisse preis und lassen tiefe Einblicke ins Privatleben und in Gefühlslagen öffentlich zu. Gerade hat erst Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner vor der Veröffentlichung persönlicher Daten bei Facebook gewarnt, weil die Datenschutzstandards immer wieder zulasten der Mitglieder gelockert werden. Offenbar ist der Blick ins menschlich Private den Investoren unendlich viel Geld wert, weil Facebook diese Privatheit in Zukunft vermutlich glänzend vermarkten wird. Karl-Heinz Brodbeck ist Volkswirtschaftsprofessor und Philosoph, lehrt an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt. Herr Brodbeck, die Anleger reißen sich um Facebook-Anteile, zahlen scheinbar jeden Preis. Es wird wieder gezockt, als hätte es keine Finanzkrisen gegeben. Woran liegt denn das? Nun, an einer gerade als Folge der Finanzkrise herbeigeführten wirklichen Ungleichverteilung der Geldzuwendungen durch den Staat, durch die Zentralbank, die das, was an Ungleichheit zuvor schon da war, noch wesentlich verstärkt hat. Ich will es ganz kurz erläutern. Goldman Sachs wurde ja mit vielen anderen Banken gerettet. Durch Zentralbankgeld, durch die Rettungssummen des US-Staates, was der Steuerzahler letztlich trägt, was ja auch in durchaus in Deutschland und Europa auch der Fall waren, natürlich nicht in diesem ganz großen Ausmaß wie in den USA. Und dieses Geld diente dazu, die eigentlich vollkommen wertlosen Papiere, die sogenannten Toxic Assets, wie man das in Amerika nennt, diese Papiere rettet durch Zentralbankgeld oder Staatsgelder. Dadurch konnten die Banken wieder einen erheblichen Gewinn machen, verfügen jetzt über riesige Liquidität und können das wieder an den Märkten verzocken, in den Bereichen, die Sie eingangs genannt haben, vor allem Rohstoffe, Lebensmittel und so weiter. Und natürlich fehlt am anderen Ende das Geld dann in den Staatshaushalten und man kürzt und zwingt die Länder zu Sparmaßnahmen. Das ist wirklich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und gerade bei Facebook ist Goldman Sachs, die große US-Bank, jetzt wieder sehr aktiv und scheint wieder dieselbe Manipulation vorzunehmen, die man zuvor bei den Immobilien vorgenommen hat. Auf der einen Seite treibt man den Preis nach oben. Facebook soll ja eventuell nächstes Jahr an die Börse gehen. Es wird also vorläufig noch nicht offiziell an der Börse gehandelt. Man treibt die Anleger in diese Anlage rein und gleichzeitig, es geht da so eine Zahl von rund 350 Millionen US-Dollar um, versucht man wieder den Kurs nach unten zu manipulieren. Also genau dasselbe Börsenspiel, das man 2007 folgende betrieben hat, das wird jetzt wiederholt. Allerdings ist die US-Aufsichtsbehörde diesmal vielleicht hellhörig geworden. Es finden Untersuchungen statt. Werden 2000 eine Finanzkrise, werden 2007, 2008 eine Finanzkrise? Wenn Sie die Entwicklung seither jetzt betrachten und weiterentwickeln, wo sehen Sie uns denn dann? Ja, also Prognosen mache ich nicht sehr gerne, im Gegenteil. Allerdings ist die weltweite Verschuldung, die Rettungspakete, die aufgelegt wurden, die in die Banksektoren geflossen sind, die wiederum zu sehr, sehr hohen Geldbeträgen führen, die jetzt nach Rendite suchen, das riecht geradezu nach einer neuen Blase. Ich weiß nicht, wo sie sich auftut, aber es ist sehr wohl möglich, dass das in allernächster Zeit wieder zu einem Crash auf irgendeinem Markt führt. Wo die Blase platzt, weiß man nicht. Die Luft wird überall reingepumpt, aber sie muss wieder raus. Der Wirtschaftsprofessor und Philosoph Karl-Heinz Brodbeck war das im SWR1-Thema heute. Und er ist skeptisch, ob Goldman Sachs nicht die Facebook-Anteile wieder runterspekuliert, um möglichst selbst viel Reibach zu machen. Wenn es aber möglich wäre, dann würden sicher sehr viele augenblicklich bei Facebook einsteigen. In der Firma ist ja so viel Fantasie, dass Anleger fast jeden Preis bezahlen. Und das, obwohl man von Facebook fast keine belastbaren Geschäftszahlen kennt. Der Markt braucht einfach etwas, das ihn belebt, denn klassische Anlageformen wie Anleihen oder Sparbriefe bringen einfach keine Zinsen mehr. Deshalb jetzt unser Blick an die Börse in Frankfurt. Dort schildert Hendrik Burs, wie heutzutage gezockt wird. Sie haben kreative Namen wie Schmetterlingszertifikat, Win-Win oder Knockout. Mit diesen Finanzprodukten kann der Anleger eine Wette darauf abschließen, dass sich der Preis eines bestimmten Basiswertes in eine festgelegte Richtung entwickelt. Dass zum Beispiel der amerikanische Dow Jones Aktienindex unter 11.000 Punkte fällt oder der Kupferpreis weiter klettert. Viele Zertifikate und Hebelprodukte sind hochriskant. Man kann mit ihnen enorme Gewinne einstreichen, aber auch sein Kapital komplett verlieren. Bei den Anlegern erfreuen sich die sogenannten Derivate wieder einer wachsenden Beliebtheit. Zwischen Januar und November 2010 haben die Banken in Deutschland rund 680.000 solcher Papiere aufgelegt. Ein deutlicher Zuwachs verglichen mit dem kompletten Jahr davor. Die investierte Geldsumme wächst ebenfalls. Als im Herbst 2008 die Investmentbank Lehman Brothers zusammenbrach, eine berüchtigte Anbieterin von Zertifikaten, verschmähten die Anleger eine Weile lang diese Investmentform. Seitdem ist das gehandelte Volumen aber wieder um ein Drittel gestiegen. 108 Milliarden Euro waren im Herbst des vergangenen Jahres in Zertifikaten angelegt. Das entspricht dem Börsenwert der Firmen Siemens und VW zusammen. Die größten Anbieter von Derivaten sind hierzulande die Deutsche Bank, die Commerzbank und BNP Paribas. Also es scheint fast so, als hätten die Bundesbürger wieder Spaß am Spekulieren. Früher haben sie vor allem sichere Anleihen und vielleicht noch Aktien gekauft, jetzt werden aber Zertifikate geordert. Hermann-Josef Tenhagen ist der Leiter von Finanztest. Herr Tenhagen, jetzt fahren viele Geldanleger wieder höheres Risiko. Hat die Gier über das Risiko gesiegt? Wenn jemand heute Zertifikate kauft, dann weiß er, muss er wissen, dass es eine Wette ist. Wenn er denn weiß, dass er ein Zertifikat kauft. Und wer eine Wette eingeht, der weiß, dass er dann Verlustrisiko dabei hat. Das sollte man dann sozusagen immer in Rechnung stellen. Man muss das einfach so sagen. Mehr Rendite als 3% gibt es einfach nur, wenn es auch ein gewisses Risiko gibt. So ist das. Und wer mehr verspricht ohne Risiko, der versucht, einem was vorzumachen. Liegt es dann alleine an der möglicherweise höheren Rendite, dass jetzt eben diese Derivate, diese Zertifikate gekauft werden? Also Papiere, die eigentlich keine echten Vermögenswerte, sondern nur Rechte auf mögliche Vermögenswerte verbriefen? Eine Bank denkt sich ein Produkt aus und versucht dann über den eigenen Vertrieb, das an Leute zu verkaufen. Die Leute wissen überhaupt nichts von der Struktur vieler dieser Papiere und deswegen werden die verkauft. Der Kunde sitzt da und sagt sich, ich kriege, wenn ich das Geld 3 Jahre festlege, 3% sicher. Ich möchte gerne mehr als 3% haben. Die von der Deutschen Bank reden ja auch immer noch über 25% Eigenkapitalrendite. Muss doch irgendwie mehr geben. Und dann sagt der Bankier, ja, ich habe hier so ein Papier. Das Risiko ist niedrig, das ist zu vernachlässigen und da gibt es dann vielleicht 5 oder 6%. Und vielleicht geht das gut und man hat 5 oder 6% und vielleicht ist das Risiko eben nicht zu vernachlässigen und man verliert dabei Geld. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Banken ihre Anleger gut beraten im Augenblick? Wir haben ja im letzten Jahr 2 Anlageberatungstests gemacht. Da waren die Ergebnisse bescheiden. Um einen Anleger vernünftig zu beraten, muss einen der Bankier erstmal Löcher in den Bauch fragen. Der muss einen nämlich fragen, wie viel Einkommen haben Sie eigentlich? Wofür brauchen Sie das? Was haben Sie an Vermögen? Sind Sie irgendwie noch, haben Sie noch Schulden? Haben Sie noch einen Autokredit laufen? Was ist mit Ihren Kindern? Und solche Dinge mehr. Und bevor er das alles nicht gefragt hat, kann der einem eigentlich gar kein Produkt empfehlen. Das findet aber so nicht statt. Die Leute werden nicht gefragt, sondern bekommen einfach ein Produkt übergeholfen. Und ob das das Richtige ist oder nicht, ist reiner Zufall an der Stelle. Hermann-Josef Tenhagen von Finanztest. Er sagt, klar, mehr Rendite gibt es nur bei höherem Risiko. Und wer schon mal auf die Facebook-Aktie spekuliert, wird vermutlich noch ein gutes Jahr warten müssen bis zum Börsengang. Offen ist aber, ob dann die Aktie ein Schnäppchen wird.